Erster, er machte einen Altar aus Kupfer. Er war 20 Ellen lang und 20 Ellen breit. Er war 10 Ellen hoch. Zweiter, er machte ein großes Becken. Es war aus Bronze. Es war rund und 10 Ellen breit. Es war 5 Ellen hoch. Eine Schnur von 30 Ellen passte ringsum. Dritter, unter dem Becken waren Figuren von Rindern. Es waren 2 Reihen Rinder. Sie waren schon beim Gießen dabei. Vierter, das Becken stand auf 12 Rindern. 3 Rinder schauten nach Norden. 3 schauten nach Westen. 3 schauten nach Süden. 3 schauten nach Osten. Die Rinder trugen das Becken. Ihre Rückseiten zeigten nach innen. Fünfter, das Becken war eine Handbreit dick. Der Rand sah aus wie eine Lilienblüte. Es konnte 3000 Bad Wasser fassen. Sechster, er machte 10 weitere Becken. 5 stellte er rechts hin. 5 stellte er links hin. Man wusch darin Dinge für die Opfer. Die Priester wuschen sich im großen Becken. Siebter, dann machte er 10 goldene Leuchter. Er stellte sie in den Hauptraum. 5 waren rechts, 5 waren links. Achter, er machte auch 10 Tische. Er stellte sie in den Hauptraum. 5 waren rechts, 5 waren links. Er machte auch 100 goldene Schalen. Neunter, dann machte er den Hof für die Priester. Er machte auch einen großen Hof. Er machte Türen für den Hof. Die Türen waren mit Bronze bedeckt. Zehnter, er stellte das große Becken auf die Südseite des Tempels. Es war im Osten, gegenüber dem Süden. Elfter, Huram machte Töpfe, Schaufeln und Schalen. Huram beendete die Arbeit. Er machte alles für König Salomo. Es war für den Tempel Gottes. Zwölfter, er machte 2 Säulen. Oben auf den Säulen waren 2 Kugeln. Er machte auch 2 Gitter. Die Gitter waren für die Kugeln. Dreizehnter, er machte 400 Granatäpfel. Sie waren für die 2 Gitter. Jedes Gitter hatte 2 Reihen Granatäpfel. Vierzehnter, er machte auch 10 Wagen. Auf den Wagen waren 10 Becken. Fünfzehnter, er machte das große Becken. Und die 12 Rinder darunter. Sechzehnter, Huram Abi machte Töpfe, Schaufeln und Gabeln. Er machte alle diese Dinge. Sie waren für König Salomo. Sie waren für den Tempel Gottes. Sie waren aus glänzender Bronze. Siebzehnter, der König ließ die Dinge gießen. Das war im Jordantal. Man nutzte Formen aus Ton. Es war zwischen Sukkot und Zereda. 18. Salomo ließ sehr viele Dinge machen. Man wog die Bronze nicht. Es war zu viel. 19. Salomo machte alle Dinge für den Tempel Gottes. Er machte den goldenen Altar. Er machte die Tische mit dem Brot darauf. 20. Er machte die Leuchter und Lampen. Sie waren aus reinem Gold. Man zündete sie vor dem hinteren Raum an. 21. Er machte auch die Blumen, Lampen und Scheren. Sie waren aus sehr reinem Gold. 22. Er machte Messer, Schalen, Schüsseln und Pfannen. Sie waren aus reinem Gold. Die Türen im Tempel waren auch aus Gold. Die Türen zum Allerheiligsten waren aus Gold. Die Türen zum Hauptraum waren aus Gold.